Von den Ausführungen Gobineaus entnehmen wir, dass die Ungarn und Finnen Mischlinge der Gelben sind, die von Asien nach Europa in aufeinanderfolgenden Wanderungen gekommen waren, bis die Finnen die iberische Halbinsel besetzten. Der ursprüngliche Iberer ist eine Mischung aus Gelben und Schwarzen mit Weißen. Etwas Ähnliches findet man im eingeborenen Basken, ein gewisses Überwiegen des Finnischen. Und das blieb so bis zum Eindringen der Westgoten in die baskischen Zonen. Wenn der Baske auch sagt, dass er mit den nordischen Ariern nichts zu tun hat, so sind die nordischen Polaren während der ersten hyperboreischen Wanderung in Richtung Süden doch in dieses Gebiet eingedrungen, viel früher noch als die westgotische Infiltration stattfand. Von nirgendwoher sonst können viele Menschen dieser Nationalität die blauen Augen und die blonden Haare bekommen haben. Die Wassersvastika, also die gebogene, hyperboreische Svastika, ist das Nationalemblem der Basken, das sie Lauburu nennen. Der Rest gehört zum finnischen, materialistischen Bestandteil, der wucherisch und händlerisch ist, zum gelben Stand, der antigermanisch und individualistisch-anarchistisch ist. Aus diesem Grund ermangeln die Basken einer heidnischen Zivilisation der Urgeschichte, auf die sie zurückgreifen könnten, wenn sie sich vom finnischen Christentum, von einem Ignatius von Loyola befreit hätten, der ihnen so viel Leid angetan hat. Sie besitzen keine arische Kosmogonie wie die Germanen, die Schweden, Dänen und Norweger, zu der Knut Hamsun zurückzukehren anstrebte. Das außergewöhnliche Thema, das von einem einsamen Graf von Gobineau aufgeworfen wurde, wurde wieder aufgenommen und vervollkommnet durch einen deutschen Anthropologen und Ethnologen, auf die wir uns im Buch ab und zu bezogen haben und die wir noch später in Erinnerung bringen werden. Das grundlegende Thema wurde völlig totgeschwiegen von der Verschwörung, der Religion und der Politik, von der offiziellen Wissenschaft und dem demokratischen Liberalismus, dem marxistischen Egaliratismus, der Universitätsausbildung, dem Christentum und der Freimaurerei, den esoterischen Doktrinen und Gesellschaften und von dem Judentum, das alles leitet. Die bürgerliche Familie, die Mittel- und Arbeiterschichtfamilie sowie auch der dekadente Bauernkern haben zur eugenischen Tragödie der weißen Rasse beigetragen, sodass sich zu trauen, dieses Thema heutzutage zu behandeln, beinahe mit einem Verbrechen gleichzusetzen ist. Unvernünftig ist der, der es wagt, sich auf dieses Thema zu beziehen. Trotzdem dürfte das Thema den Chilenen nicht neu erscheinen, da unser Land das einzige von Amerika ist und ich würde sagen von der Welt, wenn Gobineau nicht existieren würde, das über ein Buch und einen Autor verfügt, die außergewöhnlich sind. Chilenische Rasse von Nicolas Palacios. Bevor wir aber voll in die Beweisführung treten, sollten wir eine zweifellos notwendige Erklärung abgeben, weil wir uns in Chile befinden und uns mit diesem Werk, das wir schreiben, besonders an die neuen Generationen dieses Landes wenden wollen. Wir sind sehr pessimistisch in Bezug auf die Ergebnisse, denn die gemachten Fehler scheinen nicht wieder gut zu machen zu sein. Dieses Werk ist das eines Rassisten und in Chile von Rasse zu sprechen, wie wir wissen, bedeutet so viel, wie im Hause des Gehängten den Strick zu erwähnen. Aber nicht nur hier ist das so, auch in der übrigen Welt. Man muss aber verstehen, dass es keinen Rassisten gibt, der sich rühmen könnte, einer reinen Rasse anzugehören. Dieses diene dem Leser zur Erleichterung, der sich von der Partie nicht ausgeschlossen zu fühlen braucht, von den Zielen, die dieses Buch sich gesetzt hat. Ein reinrassiger Mensch, ein reiner Arier, wird niemals von Rasse sprechen, noch weniger von Rassismus. Er weiß nicht einmal, dass er einer ist. Einzig bei der Fortpflanzung wird er sich rassisch verhalten, indem er mit sicherem Instinkt den Partner auswählt, der derselben Rasse angehört. Er ist von Natur aus duldsam und schaut mit Großmut auf die allzu menschlichen Menschen anderer minderer Ordnung. Wie hat dieser rassisch sündigen können, wird er sich fragen. Möglicherweise, weil er sich in der Minderheit befand oder einsam war, umgeben von farbigen Völkern wie im hinduistischen Subkontinent in Amerika, Asien und Afrika. Selbstverständlich wäre dies ein zweiter oder dritter Niedergang, während der erste ein ontologisches Geschehen sein könnte, auf das wir in den vorausgegangenen Seiten Bezug nahmen. Rassist zu sein heißt, einer schon nicht mehr reinen Rasse anzugehören. Rassisten waren die Deutschen und selbst Hitler. Von seiner sichtbaren Gruppe konnte keiner dem nordisch-hyperboreischen Ideal entsprechen. Genau darum neigten sie diesem Ideal zu, um es künftigen Generationen aufzuerlegen, indem sie in der Gegenwart Maßnahmen durchführten, die dies möglich machen sollten. Die griechischen Statuen stellen auch nicht den Griechen seiner Zeit dar. Sie waren ein Ideal, ein erstrebter, vielleicht verlorener Wert. Es handelt sich darum, die Involution zu bremsen, den Weg zurück zum Ursprung, nach Hyperborea, zum goldenen Zeitalter, nach Paradisha zu gehen. Das Symbol findet sich in dem Swastika Levogira, das entgegengesetzt der Erdbewegung des Kali Yuga zu der Rückkehr der Menschengötter, der Reinheit der hyperboreischen Rasse kreist. Und dies Schritt für Schritt, Stufe um Stufe emporschreitend. Die Hitleristen beabsichtigen, die Rasse und das Blut zu reinigen, und als Ideal hatten sie den nordischen blonden Menschen mit blauen Augen. Sie waren bereits dabei, dieses Ziel zu verwirklichen, nicht nur in physischer Hinsicht, sondern auch in geistiger. In dem Maße, wie man damit vorankommt, wird so ein Wesen verwundbarer vor dem Feind, weil es durch seine Treuherzigkeit und seinen guten Glauben gegenüber der Bosheit und Schleue des Mestizen und Mulatten wehrlos ist. Und gegenüber ihrer unendlich größeren Zahl. Doch ist es die Pflicht des Helden, diesen Kampf durchzustehen, um das Feuer in das Meer seines Blutes wieder einzuführen. Es darf ihn nichts davon abhalten, auch wenn er scheitern sollte. Es geht darum, die Entropie des Mestizentums zu überwinden, das Blut und das Gedächtnis des Blutes zu reinigen, den Vira, der ein Mestize ersten Grades ist, in einen Sita Divya, in einen Übermenschen, in den Kaula, in den Sonnenmenschen, einen Menschen der schwarzen Sonne zu verwandeln. Der Chilene darf sich von diesem glorreichen Heldenkampf nicht ausschließen, aus dem Grunde, weil er nicht reinen Blutes ist. Noch darf das sonst jemand, der diesen Kampf durchfechten kann, sofern er nicht weit unter der Involution des Mestizentums gesunken ist, solange er in seinem Blut noch die Stimmen des ursprünglichen Gedächtnisses an das polare Hyperborea, der Atumarunas, der Westgoten, der weißen Vorfahren der Mapuches, der amerikanischen weißen Götter hört. Und sich in diesem Feuer verzehren, gibt er sich dem Kampf auf Leben und Tod hin, damit er dieses heldische Ziel erreicht, die Schaffung einer grundlegenden Ungleichheit, eines biologischen Adels mit Hilfe einer rassischen Hygiene, einer erblichen Gesundheit und Schönheit, einer Adelsgenetik, die Kalokagitia der Griechen, eines angeborenen Adels der Germanen, ein Wort, das von der Rune Odal, von Odin, Wotan herrührt. Das hyperboreische Modell, der polare Archetypus der Schönheit und der Göttlichkeit des Übermenschen. Kämpfen für sich selbst und für sein eigenes Volk, für die neuen Generationen, sofern noch Zeit dafür ist. Das heißt, für Chile und die Chilenen, wie es Nicolás Palacios getan hat. Zu Beginn dieses Buches haben wir uns auf die Tragik bezogen, die für unsere Generation die verkehrte Erziehung bedeutet hat, die man uns zu Hause und im Unterricht in den Schulen und Universitäten angedeihen ließ, über das rassische Problem, die Vererbung, die Eugenik und die Ehe. Besser gesagt, das Fehlen einer solchen Erziehung, uns Vorurteile auferlegend gegenüber jeglicher Rassenhygiene, durch die Predigt eines Gleichheitswahns, nur teilweise etwas gemildert durch ein lächerliches Gefühl für Klassen, das sich weder in einer echten Verschiedenartigkeit noch Überlegenheit in der augenblicklichen Lage des Zyklus oder rassisch-involutiven Verlaufs in Chile ausdrückte. Wir wollen uns nun dem Werk von Palacios zuwenden, dessen Anschauungen und Thesen sich der Historiker Francisco Antonio Encina zunutze machte, ohne es zu erkennen. Viele haben es kritisiert, auch zu seiner Zeit, unter anderem Miguel de Unamuno, ein Baske, in dem das finnische Element vorherrschte, sichtbar in seinen nebelhaften Agonien und Widersprüchen. Doch niemand hat Palacios klare Irrtümer nachgewiesen, denn das hätte niemand vermocht, weil es sich um ein so wenig bekanntes Gebiet handelte, wie das des Ursprungs des chilenischen Volkes, wo wir frei sind, Gebrauch zu machen von irgendwelcher Annahme. Man weiß nichts von der Vorgeschichte dieser Gebiete. Wir sahen, dass sogar José Toribio Medina Igay Gedanken ausdrückte, die das Establishment für seltsam halten würde, gelinde gesagt, wenn sie von jemandem anders herrühren würden. Die Legende und der Mythos sind die einzigen Stützen oder möglichen Wege, die man begehen kann. Aber sogar hier betreten wir abschüssigen Boden. Der Angriff auf Palacios erfolgte durch jene, denen seine Hypothesen nicht behagten, die auch heute noch die Aufgabe haben, uns in den Abgrund zu stürzen. Aber sie waren nur wahrheitsgetreu, ohne dass es wichtig ist, ob sie authentisch sind für denjenigen, die uns von dem Missgeschick erlösen wollen, die höchsten und göttlichen Energien mobilisierend, die einzigen, die in der Lage sind, die rassische Entropie des Mestizentums zu besiegen. Für diese sind sie weiterhin absolut gültig.